Los geht's ins Wochenende mit allerbester Laune. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende. Freitag. Hier dreht sich alles um Musik. Das schrille und turbulente Sommervergnügen. Einfach abgefahren. Volle Power für den Sommer. Lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Hallo, Freunde. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. This is International Big Mega Radio Smasher. Girl, I can't notice but to notice you. Noticing me. From across the room, I can see it and can't stop myself from looking and noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before, she's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl, yeah. In this farewell, there's no blood. Man looking at me like I'm Lucifer. Cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give her no definition to the word curve. Got chicks in the strip club and being hers. Saying, ayo, gotta let go. Get back. Black Betty had a child. Famalam, the damn thing gone wild. Famalam, she said, what out of mind. Famalam, the damn thing gone blind. Famalam, I said, oh, Black Betty. Famalam, whoa, Black Betty. Famalam. They print my message in the Saturday Sun. I had to tell them I ain't second to none. And I told about equality, and it's true, either you're wrong or you're right. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. Get it. Whoa, Black Betty, Famalam. Whoa, Black Betty, Famalam. She's from Birmingham. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoa, there it is. When I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I'm feeling alright. I pull my blue jeans on, I pull my whole blue jeans on. Bumping and bumping and bumping. I pull my blue jeans on. willkommen Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Und heute schon ein bisschen früher. Titan. Go on! Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Jede Menge Spaß. Grüße per Mail. Und einer ist wohl unvermeidlich. Er hat es mitbekommen, dass ich schon um 19 Uhr da ist. Und er ist auch wieder auf der Matte. Al. Sag mal Hallo zu den Nachtschwärmern. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Danke, Al. Ich wollte auf einen Wagen, da kam das Zeichen vor, ich fand dein Freund. Die Bündel waren die Tische, mein Liebling sollte mit vorbei. Und ich lief mir nach, lass mich doch nicht allein. Barbra Streisand. I like to move it, move it. You like to Barbra Streisand. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach knallhart. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Hey Team, back again. Take it to record, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Disco stick, let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass teased by sexy Cupid. Guess he wants to play, wants to play. I love game, I love game. Just bust that stick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or do you want fame? Are you in the game? No, the love game. I'm on a mission, and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest, I'm educated in sex, yes. And now I want it bad, I love game Hold me and love me, just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to crack. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that stick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Know the love game. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. che parla pietà americano. Più più. Oh ma da. Oh ma da. Chita papà l'americano. Yolanda Spezial um 19:29 Uhr. Correcto mundo. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy. Da geht die Post ab. Schneiden Sie sich an. Action total. We got the beat that pound. We got the beat that pound. We got got to beat that 808, that boom boom in your town. Ja, Felix, haben wir es noch erkannt? Don't You Want Me und Black Eyed Peas. Die doofe Witze-Ecke. Ja, für alle, die neu sind, immer um halb kommt die doofe Witze-Ecke. Und da muss man sich immer festhalten. Ja. Okay, aber ich fange mal ganz vorsichtig an. Ein Mann setzt sich in einem Restaurant nieder und fragt den Ober, was soll denn diese Klopapierrolle neben dem Besteck? Antwortet der Ober, für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt. Okay. Ja, es kommt noch einer. Hier geht's ins Wochenende. Ben Wiltshire is going in. Just like that. This is international. Big Mega Radio Smasher. Ein bisschen gedauert. Ich muss mich auch erst in die neue Zeit gewöhnen. 19.35 Uhr. So, wir sind in einer Gaststätte. Der Gast, Herr Ober, wo bleiben denn die russischen Eier? Der Kellner, den Russen haben wir. Aber er wehrt sich noch. Ja, ja, ist schon gut. So gut war wieder. Also ihr hört nachher mehr, seid vollkommen richtig hier. Ja. Der kriegt sich nicht mehr. We will. today. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Nach Schema. Wahnsinn! Da sind die Rocklegenden drin! Ja, 1946. Jetzt müssen wir leider kurz in die Werbung. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Und es kommt noch besser. Und gleich nach der Werbung! Hitradio Ohr, einfach näher dran. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right. Jetzt kommt noch kurz meine Werbung nach Schwimmer. Und zwar morgen ist der liebe Charlie innerhalb der Hitradio Ohr Party Nacht in Kehl. Ja! Und zwar im Schwimmbad. Mit der Diskothek Blackout, für viele ein Begriff, mit dem Schnucki zusammen, ja? Das Wetter soll ja ganz toll werden. Und geht auf die Hitradio-Ohr-Seite, da ist ja alles drauf. Einmal bezahlen, alle Lokale, alle 15 Besuchern. Dann ist ein kostenloser Bus-Shuttle. Da könnt ihr dann alle halbe Stunde fährt der vom Schwimmbad in die Innenstadt. Sagenhaft. Nach Schwimmer sehen wir uns. Vor allem hören wir uns. Ja, genau. Dann brauche ich mehr Leute auf meiner Seite. Wer kennt wen und Facebook? Dazu geht er bitte auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links. Einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Anklicken, dass ihr mich kennenlernen wollt. Und ich bestätige das dann bitte. Dann ist ja noch Skodex in Aachen, die neue Diskothek in Aachen, heute Freitag. Hangover A-Town Edition. Da gibt es viele Angebote, Warsteiner bis 23 Uhr, bis halb zwölf nur 1 Euro zum Beispiel. Und ab 23 Uhr, wenn ich hier fertig bin, schaltet Radio Ohr, Hit Radio Ohr rüber ins Kodex, also die Live-Übertragung, die erste heute. Mash-up, Go-Go's, Walk-Acts, Stilzenläufer, alles da. Ferner bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr, maximal aber 3 Stück. Strafzettel, Ausweis, Sonnenbrillen, Bikini-Oberteil, Feuerzeug, Radlerhose, Jogginghose. Also guckt einfach beim Sperrmüll, da findet ihr was. Ja! Morgen ist Pflaumenparty im Kodex. Wer eine Pflaume oder Zwetschge mitbringt, aber Frucht, keine Person, bekommt je 5 Euro Freiverzehr. On the road. it again. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann. Riesig, gewaltig, dreidimensional. Der Oberüberhammer. Das ist der Hammer. Total genial. Hör mich an. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this here is gonna be called Gaiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. Here's the thing. We started our friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. You're dedicated. You took the time. Ja, gerade hat mir noch der Uwe Mail geschrieben wegen morgen. 30 Grad werden erwartet, Sonnenschein. Das heißt, im Schwimmbad geht's nahtlos vom Bade in den Tanzbetrieb. Ab 19 Uhr Partymucke bis oben End. Late Night Schwimmen bis 21 Uhr. Yeah. Pit got it locked from goose to the locks. The R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Baby, you can get it if you with it. We can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. How can I put it? Put me on. I even fell for that stupid love song. Yeah, yeah. Since you've been gone. How come I never hear you say I just wanna be with you? Guess you never felt that way. But since you've been gone, ja, 19.55 Uhr. Jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel. Wir haben ja keine Nachrichten und da haben wir jede Menge Zeit. Al, was meinst du? Nein, nicht die Nachrichten. Nein? Schuhnachrichten. Ach was. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Und das Tittenmagazin. Ach komm her. Das ist mein Plagegeist. Al Bundy, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Super. Ja, Pitbull und Asher. So, schau mal, jetzt kommt unser Gewinnspiel. Achtung, aufpassen. Da kommt erst ein Ansager, der war Kult in den 70er, 80ern oder in den 80ern, glaube ich, nicht mehr. Und dann kommen zwei Interpreten, zwei Deutsche, da möchte ich einen davon. Also ich möchte wissen, wie heißt der Ansager und einen von den deutschen Interpreten. Das ist ganz speziell ineinander reingemixt. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Sei damit dabei, jetzt kann nämlich eine Mix-CD gewonnen werden. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Und jetzt alle zusammen, denn gleich kommt der große Augenblick. Es ist soweit! Mit und gewinnt. Es war ganz genau bei diesem Kuckuck 19.31 Uhr und 19 Sekunden. Guten Abend. Montag, 9. Januar 1978. Hier ist Berlin. Herzlichen Dank. Dankeschön. Guten Abend zu Hause. Guten Abend Ihnen allen im Studio 3. der Berliner Union-Film. Herzlich willkommen zur neuen, alten, deutschen Hitsparade. Meine Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen die Uhrzeit sagen, ganz genau 19.31 Uhr und jetzt 27 Sekunden. So, das hätten wir, also den Moderator, den Namen möchte ich. Und jetzt kommen noch die zwei. ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt nicht mal, THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USW, LMAA, PLZ und PS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG und JMG, EKZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICE und SCD, PVC, FCKW ist nicht okay. Schall und Rauch, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. HU, IKG und AOK, LBS, WKD und IHK, UKW, NDW und Huber K, BTM, BKA, hahaha. LTU, TNT und IRA, NTV, THW und DPA, H&M, BSB und FDH, SOS 110, Tatütata. Wunderbar. Und ich habe jetzt den Roy aus Wolfach. Hallo Roy, grüße dich. Roy, bist du da? Ich bin da, ja. So, lass mal hören, Roy. Du hast vorher gesagt, das war richtig. Ja, also der Ansager, das war Dietrich Hexer, also mit seinem Künstlername Dieter Thomas Hex. Richtig. Und die Gruppe, das waren die Fantastischen Vier. Yeah! Alle anderen legen auf, wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel, Dankeschön. Du hast es geschafft. Er hat es geschafft, super. Die Partypolice ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Right. Lady Gaga und Giada Italo Spezial. Wir haben 20.04 Uhr und hallo, willkommen nach Schwärmer. Hier geht's megamäßig ins Wochenende. Bisher war ich ja freitags immer ab 21 Uhr dran. Und ab jetzt, ab 19 Uhr. Sie wollen Action, Sie wollen Erotik, Sie wollen Spaß und Spannung. Dann gibt es nur eines. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, et qui dit créance, qui dit dette, te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et qui dit famine, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Let the beat rock. Alors on danse. Let the beat rock. Alors on danse. Let the beat rock. Alors on danse. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to be a hip-hop star. See, anyone can do it, all you need is style. Listen up, peep gang, I'ma show you how. Put your hands to the side, as silly as it seems, and shake your body like a salmon floating upstream. I'm gonna wake up, yes and no, I'm gonna kiss. Fuck.

Ja, mal wieder einen schönen Freestyle, eh? Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Das ist meine neue Sendezeit. Freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr. Vorher war es ja von 21 bis 2. Aber ab 23 Uhr schaltet es dann um zur Live-Übertragung aus der Diskothek Codex aus Aachen. So, mein Freund und Damenschuhverkäufer, mach mal eine richtige Ansage. Eine anständige aber. Bist du krank? Nein, ich will jetzt was hören. Mann, ihr kennt mich alle. Ja, da bist du wieder, ha? Da bist du wieder bedient, ne? Auf geht's, Al. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Ja, Al. Gentlemen, hier am Strand und an euren Radios. Now we come to the payoff. Hitradio Ohr. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy life. Arriba, arriba, arriba, arriba. Notice but to notice you, noticing me. From across the room I can see it and can't stop myself from looking and noticing you. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before, she's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl, yeah. In this farewell, there's no blood, there's no alibi. Cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've done. Put to rest what you thought of me while I clean this slate with the hands of uncertainty. So let mercy come. Ooh, yeah, that's hurt. The big dog trying to get a little kitty to purr. X-Man looking at me like I'm Lucifer. Cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give by no definition to that word curve. Got chicks in the strip club and being hers. Then take that on. She fan and she know the deal. That's what I can't hide when she wanna conceal a man. Made him good and Halle Berry. Put together rain close to the drippy. I see no, no. I see you got that thigh out by the way that you're walking. Girl, I can't notice but to notice you. Noticing me. From across the room I can see it. And can't stop myself from looking. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's gut, die doofe Witze-Ecke. Zwei Freundinnen unterhalten sich. Du, hast du schon mal das Gesicht deines Mannes während des Liebesaktes so richtig angeschaut? Um Himmels Willen, erinnert sich die andere. Es war fürchterlich, als er plötzlich durchs Fenster geschaut hat. Aber einen haben wir noch. Das kann es noch nicht gewesen sein, noch schlimmer. Ich drehe den Kopf wieder so auf, dass es Rückkopplung gibt. So, also. Wo war ich jetzt wieder? Gut, der Arzt hat den Patienten gründlich untersucht. Und er sagt, ich kann nichts finden. Ich glaube, das ist der Alkohol, meint er abschließend. Na, sagt der Patient. Dann komme ich halt wieder, wenn Sie nüchtern sind. Das ist ja toll, Dankeschön. Shuffling. is cash. We get money, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up a cup. Don't mess around. We just want to see you shaking now. Now you home with me. You're naked now. Der Bär los von kosmischen Ausmaßen. Friday dance party, dance party. Radio. Schuhkäufer, das war jetzt nicht schön, dass du hier rummachst. Da. Das geht nicht. Nächstes Mal kriegst du einen auf die Finger. Willkommen in Bandiana! Ja. Hey, you know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. She's a very kinky girl. The kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down. Once you get her off the street, oh girl, she likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right. Also sag ich mal, meldet eure Grüße an studio@hitradio-ohr.de bitte und schreibt immer dazu, woher ihr mailt. Das interessiert mich. That girl is pretty kinky. I really love to taste her. She's a super freak, super freak. She's super freaky. She's a super freak, super freak. Everybody sing. Super freak, super freak. She's super freaky. I've got my groove on, and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up.

Ja, ich will zurück. Ja. Ganz toll, super. Cha, cha, cha, cha. Spielverderber. Warum drehst du uns hier die Stimmung ab? Werbung. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Charlie 2000. Oh, Charlie ist unterwegs. Ja, genau, Charlie 2000 ist unterwegs, aber nicht weit weg in Kehl. Und wie das Wetter bestellt wäre, das war ja bestellt eigentlich, ein göttliches Wetter morgen, Nachtschwärmer. Wer weiß, wann es wieder so einen Tag gibt. Morgen ist die Hitradio-Party-Nacht in Kehl. Eine Nacht, 15 Lokale, 15 Partys, 8 Livebands, 8 DJs. Late-Night-Shopping in der Innenstadt bis 22 Uhr, Open-Air-Bühnen, kostenloser Shuttle-Service und Abschlussparty im Schwimmbad. Und ich bin im Schwimmbad mit Blackout, dem DJ Schnucki von Blackout. Viele werden ihn noch kennen, hat ja auch wieder ein paar Veranstaltungen gehabt. Und da wechseln wir uns ab, ab 19 Uhr. Und zwar nur einmal bezahlen, dann kriegt man ein Bändchen und dann kommt man überall rein. Und der Bus fährt im 30-Minuten-Takt vom Schwimmbad zur City. Was sagt man dazu? Super. Und dann noch in eigener Sache. Nachtschwimmer www.charlie2000.de, das ist meine Internetseite. Und da möchte ich, dass wir uns kennenlernen über Facebook oder über Wer kennt wen. Einfach auf den Link gehen, der da ist, und dann anklicken und dann bestätige ich das später. Jetzt nicht, weil ich jetzt nicht reinkomme und auch gar keine Zeit habe. Jetzt kommt noch das Codex dran heute Abend. Erstens mal ab 23 Uhr zum ersten Mal die Live-Übertragung. Bis 3 Uhr, das ist dann jeden Freitag so. Heute ist Hangover A-Town Edition. Warsteiner bis 23.30 Uhr nur 1 Euro. Das ist ein richtiger Kampfpreis. Und Mash-Up, Gogos gibt's, Walk-Acts, Stilzenläufer. Und jedes Teil bekommt ihr 5 Euro für jedes Teil. Entweder ein Strafzettel. In Klammer von der Polizei Aachen. Ausweis, Geburtsort Aachen. Sonnenbrille, weiße Handschuhe, Bikini-Oberteil, Feuerzeug, Radlerhose, Jogginghose. Aber maximal nur 3 Teile, Nachtschwärmer. Ab 16. Und morgen Samstag ist Pflaumenparty im Codex. Pflaume oder Zwetschge mitbringen. Zwetschgen. Je 5 Euro Freiverzehr. Aber nicht, dass ihr jetzt alle Bäume da abräumt. Ich glaube, da ist sowieso nichts mehr drauf. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Put the fucking mic on. Mic is on. Joe, crack the door. I want you. You talk too much, man, you're ruining my heart. I don't wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my woman, and I'm living it up. The quad stay filling the truck with chicks that's willing to trip with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few and she can come through. I want. Find another dummy quick. Homie trying to stunt. Better jump inside a money whip. Let's see what you can get. And keep it over there. You better try your luck, cause you ain't getting nothing over here. If you move it to the left, shout it. Move it to the left, shout it. If you ain't got your own paper, I don't suggest you hold your breath. Shout it. Keep it right, shout it. You better keep it tight, shout it. You better bring money out your crib, cause you ain't getting out of mine tonight. Shout it. I want. Na, Nachtschwimmer, man, könnt ihr das? I Want You to Want Me, das ist von Chiptwick. Das wäre eine gute Gewinnspielfrage gewesen. Wir haben 20.56 Uhr. Jetzt haben wir unser Gewinnspiel gleich. Das machen wir wieder wie vorher. Das hat mich jetzt so angemacht, Nachtschwärmer. Ein Schlager mit einem heutigen Interpreten vermischt. Und da will ich beide Namen. Oh, da ist die Frau von meinem Freund Erl gekommen. Oh, der muss jetzt einen Blumenstrauß überreichen. Hallo Peggy, grüß dich. Hier ein kleiner Strauß zur neuen Sendezeit. Na, was sagst du dazu, hä? Hä, Peggy? Siehst du, Anne, wieso bringst du mir eigentlich nie Blumen? Wir hatten heute Sex. Alles klar. Okay. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. 6, Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Seid ihr mit dabei? 0781 504 33 11 und öfters probieren, Nachtschwärmer! Die Witcrew grenzenlos frei. Jeder Anruf hat eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinn. Jeder hat eine Chance. Es kann losgehen. Haut rein! Ja, haut rein! Haut rein! Yeah! Kalter! Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht wie ein? Ich guck rüber und du stehst an der Bar mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach mit den Händen gehen. Auf der Skala bist du nicht drauf zu schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich bin nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, ihr wart schon weg. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Unglaublich, Hammer gibt es keine mehr. Komm mal näher, marschier noch. Viel, viel mehr wegen dir werde ich dir tun. Das ist die Frage, wer sind die zwei, die da singen? Die zwei. Ein Schlagersänger und eine heutige Gruppe. Bewegst in ein Kampf. Jetzt möchte ich es wissen, ruft an. Super gut drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Und ich bin jetzt gelandet bei der Manuela in Ortenberg. Hallo Manuela. Hallo Charlie. Ja, ich glaube, ich weiß es. Es ist Kaiser Candela mit Hammer und Roland Kaiser. Ja, das ist richtig. Und ich hab keinen Beifallschingel drin, aber egal. Das ist richtig. Dankeschön, Manuela. Tschüss. Danke, ciao. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep a friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My door's big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes. Roland Kaiser und Kaiser Candela. Jetzt kriegst du einen Beifall, Manu. Yeah. Hello. Hit me. This is a test.

change. Jetzt müssen wir uns mal den Mails zuwenden. Dankeschön, Markus Beck, du hattest das Gewinnspiel per Mail mitgemacht. Aber das hat ja leider die Manuela schon gewonnen gehabt. Aber nächste Stunde hast du wieder eine Chance. Da haben wir eins vom Markus Beck. Grüße alle Erdrich-Mitarbeiter, in Klammer ehemals Sander, in Rentchen-Olm. Und die Hydraulikentwicklung der Look in Bühl, Busmatten. Macht nicht so viel Quatsch. Genau. Die restlichen Mix-CDs, die noch offen sind, die die Leute gewonnen haben, kommende Woche, versprochen. Wollt ihr es wild, Herr Tradio? Wollt ihr es tierisch wild? Ich bin wild! Ich bin wild! Dann seid ihr hier genau richtig. Hey! Ja! Also, wer ist dabei? Einfach näher dran! Hallo, hallo, hallo Nachtschwärmer, rufe ich ins zweite Radioland. Jetzt kann ich erstmal kurz in die Werbung. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Beautiful. du? Ins Wochenende, ins Partywochenende. Are you ready? Okay, boys, here we go. I'm so trapped, and I don't know what to do. Can't you see I'm so trapped? Friends, give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, 'cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move. Get out the way, we have my crew. Yeah, I'm in the club, so I'm gonna do. Yeah, just what the fuck can't hear. Do. unglaublich, dass ich bei diesem Song jetzt reingehe. Gellion, bei dieser. Das hört die doofen Witze, Ecke. Aber Schwedisch House Mafia Spezial. Fett Le Grand und so weiter, alles da drin. 21.30 Uhr am Freitag. So, zur Eröffnung. Schild in einer Bäckerei in La. Gestern gesehen. Da steht draußen, ab 15 Uhr warme Berliner. Kommt einer rein und fragt, sind die Jungs auch pünktlich? Hoffentlich. So, nach wie mal, weil ich jetzt ja heute früher angefangen habe, bringe ich den nochmal. Den hatte ich schon mal. Manche kennen den, aber der geht Richtung Kinzigtal. Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Put your hands up! Und zwar hat sich das vor 10 Jahren circa zugetragen. Ich glaube, in Biberach oder in Zellenhammersbach. Oder Oberhammersbach. Egal. Ein großer Bauernhof und der Bauer hatte Hennen und einen Hahn. Und der Hahn war sehr aktiv. Wie üblich. Aber der war noch aktiver als sonst. Der hat nämlich die ganzen Hennen von dem Dorf durchgemacht. Sagen wir mal von Oberhammersbach. Jeden Tag. Dann war ihm das noch zu wenig. Dann ist es nach Zell am Hammersbach. Hat er auch alle Hennen durchgemacht. Der Bauer hat es mitbekommen. Er hat irgendwann zu ihm gesagt auf dem Hühnerhof. Junge, wenn du so weitermachst, kannst du nicht mehr, dann liegst du flach. Gut, es ging noch eine Woche ins Land. Der Bauer kommt zufällig auf einen Hühnerhof. Dann sieht er von weitem, wie über dem Hühnerhof ein Geier kreist. Er guckt auf den Hühnerhof, dann sieht er, wie sein Hahn da liegt, die Flügel gespreizt, den Schnabel offen, wie wenn er in den letzten Zuckungen liegt. Dann ruft er ihm zu, siehst, ich hab das gesagt, soweit ich noch komme. Jetzt liegst du da und kannst nicht mehr. Dann hat der Goggle zurückgerufen. Psst, Lucke, Lucke, Geierbocke. Oh. Das hat der Welt gerade noch. Locke, Locke, Geierbocke. Hallo Kinzigtal, hallo Haupt der Natur. Hier geht's ins Wochenende! Das ist doch der Wahnsinn! Locke, Locke, Geierbock. Der wollte den Geier noch hernehmen. That boy is a monster. Ja, Nachtschimmer, das war ein kleiner Vorgeschmack. Es geht noch bis 23 Uhr. Was hier alles abgeht. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. Ladies and Gentlemen, we have now come to the main event of the evening. Hitradio Ohr. Let's start here. The ultimate music selection. A powerful new force is about to hit this city. Einfach näher dran. Ladies, ladies, here we go. Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from. Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from. Woo-hoo. Honey, looking good from her head to her toe. Beauty overload, body out of control. She 24, she could be a model. So beautiful, all so natural. Mommy looking good from her head to her feet. She 44, but she still looking sweet. And you can tell her daughter ain't even at a peak, cause her mama looking so hot, packing that heat. So be a good girl and thank your mama. She make you steaming like a sauna. Look out, here she come now. Look out, here she come. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Girl, your beauty is a sensation. You send men into temptation. I never knew a girl could shine like a sun. You better thank your mama, cause girl, you the one. We should have a day of celebration. Yeah. Celebrating God's best creation. Yeah. Girl, you got a beautiful vibration. Every day should be your birthday, hun. You make the guys all dumb. Maybe cause you're blessed with the beautiful buns. Maybe cause your beauty keep the dudes on sprung. Wondering just where you got that from. A little love. Nicole Spezial um 21.39 Uhr. Und jede Stunde einmal die doofe Witzecke. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Oh Mann. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Good Feeling, Flo Rida ist es, 21.45 Uhr, genau. Jetzt ist wieder Zeit für die Werbung, Nachtschwärmer. Und in der nächsten Stunde werden wir mal behandeln, wenn mein Freund Al im Schuhladen wieder freundlich zu seinen Kunden ist. Zum Beispiel... Haben Sie was, was sexy ist? Nein, Sie... Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Ja, jetzt kommen meine Termine. Und zwar Hitradio Ohr Partynacht. Die ist nämlich morgen Samstag bei strahlendem Wetter in Kehl. In Kehl. Ich habe gerade die Brille gesucht. Eine Nacht, 15 Lokale, 15 Partys, 8 Livebands, 8 DJs. Einmal bezahlen, ein Bändchen und man kommt überall rein, auch ins Schwimmbad. Da bin nämlich ich und der DJ Schnucki. Und zwar ist das eine Open-Air im Schwimmbad, ja? Und da ist ein 30-minütiger Busverkehr, der natürlich auch kostenlos ist. DJ Schnucki von Blackout, muss ich dazu sagen. Wir wechseln uns ab. Und dann laden wir alle ein. Morgen Samstag. Ab 19 Uhr sind wir da. Ich könnte auch ein bisschen später kommen. 8 Euro im Vorverkauf für alles. Überall gibt es Vorverkauf noch. Mittelbadische Presse. Touristinformation Kehl. Intersport Hahn. Sparkasse Hahn. Nee, der Morgen zu, oder? Zentrum am Markt.

Wieder Zeit fürs Gewinnspiel Nachtschwimmer. Und die Nachrichten, die sparen wir uns wieder. Ja? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Schuhnachrichten, das wäre noch mein schönster Tag. Ja, sag mal bitte das Gewinnspiel an. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Ah, das war nicht richtig. Mach's besser. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Super, ja. Und nun toi toi toi. Also dann, jetzt mitmachen und gewinnen. Viel Glück. Auf die Pelze. Fertig. Das Spiel kann beginnen. Hey, macht euch bereit. Macht euch bereit. Und ich bin wieder auf dem gleichen Trip wie vorher. Volle. Zwei deutsche Interpreten. Das Rohr, Leute. Werden gesucht. Nicht durch. Häng dich rein. Friends. Alright. Gib mir die Nummer, Mann. Und Vollgas. Die dicksten Dinger. Nach 1 5 0 4 33 und die 11, die heißt die Nummer in der Ortenau. Oder Wahnsinn, ne? Bitte öfters probieren, das ist eine One-Man-Show. Ich habe nur zwei Hände. Das geht ab. Okay, jetzt gehe ich ans Telefon. Starte durch in ein heißes Wochenende. Hier ist euer Lieblingssender. Wochenende. Are you ready? Hit Radio Ohr. Einfach. bis zum Abwinken. Sweatin', baby, sweatin', baby. Sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You had enough of two-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola's hot, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You clean up with the mop and bucket like the lost catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be specific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize and advise, I dive and dive to sink my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic trip. So show me yours, I'll show you mine. Two time, you'll love it just like wine. And then we'll do it doggy style so we can both watch its files. Meine Leitungen glühen wieder und ich bin in Meisenheim gelandet beim Peter. Hallo Peter! Hallo Dalle! So Peter, lass mal hören, was hast du da rausgehört? Ja, also das war der Atze. Die Atzen, ja? Atze und Oli P. Nein, Oli P nicht. Oder der DJ Ötzi. DJ Ötzi, hast du vorher richtig gesagt. Alles klar! Der Peter hat's. Dankeschön, Peter. Grüße nach Meisenheim. Hey! Das war ein Volltreffer. Oh, ja. Starte durch in ein heißes Wochenende. clubs and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Don't dare you agree with me when I saw you kicking dirt in my It don't matter if you're black or white. I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, yo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, hey, yo, baby, let's go. Get it. Whoa, Black Betty, bam a lamb. Whoa, Black Betty, bam a lamb. She's from Birmingham, bam a lamb, way down in Alabama. Bam a lamb, well, she's shaking that thing. Bam a lamb, boy, she makes me sing. Whoa, 22:07 Uhr, willkommen Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Boys und Vienna. Oh, ich habe wieder Diskussionen hier ohne Ende nach Schwärmer mit meinem Freund Al. Ihr wisst ja, dass ich auf seine Tochter heiß bin, die blonde Kelly. Al, was ist jetzt mit Kelly? Komm, Sprech mal ein Machtwort, dass sie mal mit mir ausgeht. Du musst dir Kelly aus dem Kopf schlagen. Nein, ich will mir Kelly nicht aus dem Kopf schlagen. Du musst jetzt was machen. Du willst Kelly gar nicht. Doch, doch. Seit dem Augenblick ihrer Zeugung hat sie die Männer nur ruiniert. Das ist ja schlimm. Das liegt bestimmt an ihrer Erziehung, ja. Da möchte ich nur als Beispiel aufführen, die Erziehung für deinen Sohn. Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Ist das so ein Schlechtverstandes? Mein Gott, was zur Hölle war das? Ein Albtraum. Hör mich an! Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slims Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Mosey Baker. All right, let's see what you can do. Take it away. Fonzie like? Come on, Yolanda, what's Fonzie like? Cool. Correct the mundo. And that's what we're gonna do. We're gonna be cool. I'm gonna count to three. But when you do it cool. You ready? One, two, three. We're gonna be cool. Yolanda, be 22.16 Uhr, da ist wieder alles drin, hä? Affengeil. Miriam Makeba, Yolanda und so weiter. Willkommen, Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Jetzt sind wir wieder kurz vor der Werbung. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Ist gut, ist es. Kommt gut. Ist klasse. A-Town down. She was checking up on me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she know me. So I decided to chill. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Uhr 22. Jetzt machen wir uns mal an die Mädels ran hier. Der Christoph. Hallo Charlie, der Skiclub Ostseebad Greifswald. Ich lese ja richtig, Greifswald. Sitzt auf dem Steg am Rück im Greifswald und hat seine sommerliche Sitzung. Dabei hören wir Hitradio über die nördlichste Sendestation Deutschlands. Wäre super, wenn du Grüße in den pommerschen Abendhimmel an Christian, Nikola, Christopher, Manja, Martin, Bies oder Hieß, ich kann es nicht richtig lesen, Lea, Sandy, Christoph und nochmal Christoph Sendes. Es hiermit gegeben. Dankeschön. Dann hat der Jans André gegrüßt, der grüßt mich aus Haslach. Dankeschön. Hier geht's ins Wochenende. Was hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Das ist der absolute Hammer. Was sagst du dazu, Mann? Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten. Ja, und wie lang, Nachtschwärmer? Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la lang. Darf ich? Meiner ist so lang, meiner ist so lang, meiner ist so la la la la la. For you are about to enter the dance zone. Yeah, party time. It's Mr. 305 checking in for the remix. Get all that, got that, get all that Omega. And this how we gonna do it. Dale! Sympathie wie noch nie und dann diese Melodie, die so heimlich und ganz leise und auf ganz spezielle Weise die Mundwinkel nach oben zieht. Schön, dass es Gefühle gibt, die man nicht erklären will, und ich hab so ein Gefühl. Schön, dass es Gefühle gibt, die man nicht erklären will, und ich hab so ein Gefühl. Let's get it. genau 22.30 Uhr. Do that again. Do it. Okay, party people in the house. Na-na-na, come on. You know who shut them down. Na-na-na, come on. You know who shut them down. Da ist noch ein Mail gekommen, der Dischinger Ralf. Ich fühle mich fast 30 Jahre jünger. Wenn du diese Sendung hörst, schreibt er hier. Freue mich schon auf morgen in Kehl. Ja, genau, ich auch. You told me, come and take a look inside. You believe me. Okay, doofe Witze, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Was denkt ein Callgirl, eine Jungfrau und eine Ehefrau beim Sex? Das Callgirl, na wenigstens hat er gut bezahlt. Die Jungfrau, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Die Ehefrau, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden. Das ist ja wieder hart. Machen wir ein. Ja, gut. Er schläft mit ihr. Morgens stellt er fest, dass er ihren Namen nicht mehr weiß. Sagt sie, du musst dir von meinem Geschlechtsteil nur den ersten Buchstaben wegdenken. Fragt er, Otze? Nee, Uschi, du Dummerchen. Das reicht jetzt, danke. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Witzigkeit. Unfassbar. So geht's ins Wochenende, so ist es richtig, Nachtschwärmer. So, wir heben hier mal alles in die Luft, was im Dunkeln leuchtet. Feuerzeuge, Handys, eure Schlüpfer. Und dann machen wir hier zusammen mal eine riesen Atmosphäre. Happy hour, let the good times roll, forget about the past. Now repeat after me, it's the happy hour. Sing along to the song and have a drink with me. A drink with me, with me. Was wollen wir trinken? Wir trinken ein! Wir trinken gleich zwei! Heute ist die Happy Hour! Wir trinken drei! Wir trinken vier! Wir trinken fünf! Wir trinken sechs! Wir trinken sieben! Wir trinken acht! Heute ist die Happy Hour! Die ganze Nacht! Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl einen Knick in der Akustik. Logo, ne? Radio Chaos. Direkt in just can't get enough. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Danach schon mal alle, die sich zugeschaltet haben, die es noch nicht wissen. Ich habe andere Sendezeiten. Ich habe schon um 19 Uhr angefangen, bis 23 Uhr geht's. Und dann schaltet es um in die Diskothek Codex Club in Aachen. Da ist nämlich ein Live. Das ist ab jetzt jeden Freitag. Girl, we can form a team and I can be the king, you can be a queen. And my mind's dirty and don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Black Eyed Peas. Und mein Freund Al hat es anscheinend auch gut verkraftet, dass ich schon um 7 anfange. Aber kurz danach da. Al, freust du dich? Wer kommt denn freiwillig hierher? Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Different people. Different tastes. Different faces. Different races. But after all, he said and done. We can bond as one. We can bond as one. Einfach näher dran. Yeah. VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha, siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el cloro que se quede con los diamantes. Y el oro que yo soy el lobo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. Para esa que locura, morena. Ella a mi lado, mi gay party camperado. Quiero ver ese futuro. Para sacar una locura, morena. Ella a mi lado, mi gay party camperado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Es para quebrar con duro, vamos a danzar con duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar con duro. Oi, oi, oi. Ist wieder Zeit für die Werbung, Nachtschwärmer. Bin aber dann gleich wieder da. Ist der Gaga? Ich habe die Werbung satt. So, es kann weitergehen. Werbung. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on. And right on. So, jetzt kommt nochmal meine Werbung. Morgen Samstag bei bestem Wetter. Hitradio Ohrparty Nacht in Kehl. Eine Nacht, 15 Lokale, 15 Partys, 8 Livebands, 8 DJs. Musik für jedes Alter, ob Blues, Jazz, Rock'n'Roll, Salsa oder Reggae, Country und so weiter. Also ich bin mit dem Schnucki von Blackout im Schwimmbad. Wir haben da ein Open Air. Und da ist ein Busverkehr, 30 Minuten Zyklus, kostenlos, wer ein Bändchen hat. Und mit dem Bändchen hat es so auf sich, einmal bezahlen, 8 Euro im Vorverkauf. Da kommt in alle teilnehmenden Lokale rein. Und wieder raus. Super. Wie gesagt, ich bin im Schwimmbad und da wechsle ich mich mit dem Schnucki ab. Kommt ihr vorbei, Nachtschwärmer? Bin mal gespannt. Und dann nochmal ein Aufruf, geht auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Bitte klickt an, dass ihr mich kennen wollt. Natürlich nicht persönlich. Ich bestätige das dann. Jetzt kommt das Codex dran. Da ist nämlich in gut 10 Minuten sind die dran live. Da schaltet es um. Und zwar heute Freitag Hangover E-Town Edition. Bis 5 Uhr. Bis 23.30 Uhr. Also noch eine gute halbe Stunde. Warsteiner. Nur 1 Euro Kampfpreis. Außerdem Mash-Up, Gogos, Walk-Acts, Stelzen, Läufer. Sieht echt geil aus. Und dann, wer folgende Teile mitbringt, kriegt für jedes je 5 Euro, aber maximal 3 Stück. Kassenbon vom Einkauf in Aachen. Strafzettel von der Polizei in Aachen. Ausweis, Geburtsort Aachen. Sonnenbrille, weiße Handschuhe, Bikini-Oberteil. Oh, Feuerzeug, Radlerhose, Jogginghose. Das ist heute Abend zur Premiere der Live-Übertragung aus dem Codex. Morgen ist Flume sagt man doch hier. Pflaumen- und Zwetschgenball hätte ich schon fast gesagt. Und wer eine Zwetschge und eine Pflaume bringt, je 5 Euro. Aber eine Frucht soll es sein. Wir hören uns nächsten Freitag wieder ab 19 Uhr ganz klar. Ab in den Sommer. Hi! Summer, Sun and Sound. Schöne Ferien. Die 40 Grad Herausforderung. Hier dreht sich alles um Musik. Das schrille und turbulente Sommervergnügen. Einfach abgefahren. Jetzt gebe ich noch richtig Gas. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Ohr um Ohr. It's not a problem that I can't fix. Doesn't really mean that I'm into you. Hello. Cause I can do it in the mix. Men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, Attention! Allen ein schönes Wochenende! I'm getting high when I get my eyes on you like a spy. When you go up, I never let you down. Girl, we got something going on underground. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. You're thinking about my baby. For gangs, clubs, and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces, where your blood comes from. 22:56 Uhr. Na, ciao, ich sag schon mal schönes Wochenende und schönen Dank. Jetzt kommen die Nachrichten und dann schaltet es um ins Codex. Und Al, ich bedanke mich bei dir auch, dass du bei mir warst. Hä? Vielen Dank, Al. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja. So ist es, Al. Aber über deine Tochter unterhalten wir uns noch. Beim nächsten Mal, hä? Ihre Möpse sehen noch so aus, als wüssten sie nichts von der Schwerkraft der Erde. Eben. Vergesst nicht Facebook und wer kennt wen? La la la la.